Herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie werden dieses Gespräch interessant finden. Letztes Wochenende habe ich nicht so sehr viel gemacht. Also, ich hatte Arbeit. Am Samstag hatte ich von 6 Uhr bis 10 Uhr gearbeitet. Und dann den nächsten Morgen habe ich dann von 11 Uhr bis 7 Uhr gearbeitet. Das war sehr langweilig. Ja.